war einmal ein kleines Mädchen. Das war eigensinnig und vorwitzig. Und wenn ihm seine Eltern etwas sagten, so gehorchte es nicht. Wie konnte es dem gut gehen? Eines Tages sagte es zu seinen Eltern, »Ich habe so viel von Frau Trude gehört, ich will einmal zu ihr hingehen. Die Leute sagen, es sehe so wunderlich bei ihr aus und erzählen, es seien so seltsame Dinge in ihrem Hause. Da bin ich ganz neugierig geworden.« Die Eltern verboten es ihr streng und sagten, »Die Frau Trude ist eine böse Frau, die gottlose Dinge treibt, und wenn du zu ihr hingehst, so bist du unser Kind nicht mehr.« Aber das Mädchen kehrte sich nicht an das Verbot seiner Eltern und ging doch zu Frau Trude. Und als es zu ihr kam, fragte die Frau Trude, »Warum bist du so bleich?« »Ach«, antwortete es und zitterte am Leib, »ich habe mich so erschrocken über das, was ich gesehen habe.« »Was hast du denn gesehen?« »Ich sah auf eurer Striege einen schwarzen Mann.« »Der war ein Köhler.« »Dann sah ich einen grünen Mann.« »Das war ein Jäger.« »Danach sah ich einen blutroten Mann.« »Das war ein Metzger.« »Ach, Frau Trude, mir grauste, ich sah durchs Fenster und sah euch nicht, wohl aber den Teufel mit feurigem Kopf.« »Oho«, sagte sie, »so hast du die Hexe in ihrem rechten Schmuck gesehen. Ich habe schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt. Du sollst mir leuchten.« Da verwandelte sie das Mädchen in einen Holzblock und warf ihn ins Feuer. Und als er in voller Glut war, setzte sie sich daneben, wärmte sich daran und sprach, »Das leuchtet einmal hell.«